Das Wetter. Kai Klütting in der Wetterredaktion hat die Aussichten für uns. Guten Tag. Deutschland und Weltmeister, das passt spätestens seit gestern wieder zusammen. Das Wetter heute bei uns in NRW nicht so zum Juli. Kaum Sonne, viele Wolken, relativ kühl bei höchstens 23 Grad und dann kann es auch noch nass werden. Morgen sieht es da schon freundlicher aus. Mehr Sonne, kaum Regen und ab Mittwoch dann auch wärmer. NRW Verkehr. Vorsicht auf die A2 Hannover-Dortmund. Zwischen Hamm und Bönen liegen Reifenteile auf der Straße. Die A46 Wuppertal-Düsseldorf ist zwischen Dreieck Düsseldorf-Süd und Holthausen wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Die A553 Bliesheim-Brühl zwischen Brühl-Ost und Brühl-Nord liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Die Staus A3 Oberhausen-Köln zwischen Duisburg-Wedau und Kreuz-Breitscheid 2 Kilometer. Die A3 gleiche Richtung zwischen Oberhausen-Lierich und Kreuz-Kaiserberg 1 Kilometer. A43 Recklinghausen-Wuppertal zwischen Herne-Eickel und Bochum-Gerte 4 Kilometer, A4 Köln-Olpe zwischen Refrath und Bensberg 1 Kilometer, die A565 Bonn-Meckenheim zwischen Dreieck Bonn-Nordost und Bonn-Auerberg 2 Kilometer und in der Gegenrichtung zwischen Bonn-Endenich und Kreuz Bonn-Nord 3 Kilometer Stau. Antenne Düsseldorf am Mittag. Wir sind Weltmeister. Und es ist so gekommen, wie fast schon vorhergesagt. Ne? Das WM-Endspiel gestern war die meistgesehene Fernsehsendung in der Geschichte der Bundesrepublik. 34,65 Millionen Menschen haben gestern allein in Deutschland geguckt. Das ist absoluter Rekord, Platz 1 im Ranking aller TV-Sendungen. Auf Platz 2 liegt auch Fußball, ist noch gar nicht lange her. Platz 2 ist das Halbfinale gegen Brasilien. Da waren es knapp über 32 Millionen Zuschauer. Und das Ding ist, das sind nur die Leute, die bei sich zu Hause vor dem Fernseher geguckt haben. Also Public Viewing oder hier in der Kneipe gucken, ist da noch gar nicht mit eingerechnet. Absoluter Wahnsinn. Wir machen auch in dieser Stunde weiter WM-Party hier, gleich unter anderem die Andi-Theken-Hits-Spezialausgabe. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin Marc Weiß. Schönen Mittag. Und jetzt der beste Mix. In dieser Stunde mit ist der beste Mix zum Weltmeistergefühl. Nur bei Antenne Düsseldorf. Antenne Düsseldorf. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, Neo, you. Ooh, you. Ooh.

Whitesnake im besten Mix. Here I Go Again. Auch so ein bisschen das Lied von Miroslav Klose, ne, oder? Here I Go Again. Und vielleicht geht er sogar noch ein bisschen weiter. Klose hat ja gesagt, er kann immer noch. Und auch Löw schließt das auch nicht aus, dass der Miro weitermacht. Vielleicht bei der nächsten EM noch dabei ist. In 2 Jahren, wer weiß das schon. Was sonst aktuell zur WM gerade reinkommt, das fasst Matthias Dröge zusammen. FIFA WM 2014. WM-Studio. Präsentiert von Altours. Wenn Nationalspieler Thomas Müller auf eine Reporterin trifft, dann kann es unter Umständen heikel werden für die Reporterin. Gestern Abend nach dem Finale war es wieder so weit, als eine kolumbianische Reporterin Thomas Müller auf Englisch interviewen wollte. Congratulations for this World Cup. You were this close to being the top striker of the whole World Championship. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. WM-Studio kompakt. Fast 35 Millionen Menschen haben gestern vor dem heimischen Fernseher mitgefiebert. So viele haben gleichzeitig in Deutschland noch nie eine TV-Sendung gesehen. Dazu kommen ja noch alle Fans, die den deutschen Sieg bei Public Viewings oder in Gaststätten geschaut haben. WM-Studio kompakt. In Brasilien wird ab heute alles WM-mäßige abgebaut. Nationaltrainer Luis Felipe Scolari, der packt offenbar auch ein. Ein brasilianischer TV-Sender meldet, dass der 65-Jährige nach dem desolaten Turnierende seines Teams beim Verband seinen Rücktritt eingereicht hätte. Eine Bestätigung steht aber noch aus. Matthias Dröge, WM-Studio. Die FIFA WM 2014. Die Berichterstattung bei uns. Präsentiert von Altours. Altours. Alles, aber günstig. Jetzt. Neu bei uns. Rita Ora. I will never let you down. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Beste Mix. Keeping it real, I know. Von heute. Von heute. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Beste Mix. Kühe und ein 100 Meter langes Schiff. Die MS Almigut macht ab morgen und bis Freitag Halt an den Rheinterrassen. Erleben Sie das Allgäu täglich von 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt zur schwimmenden Alm ist frei. Und mit der Familienmolkerei Ehrmann und Antenne Düsseldorf können Sie ein exklusives Captain's Dinner mit Feuerwerk auf der MS Almigut gewinnen. Alle Infos auf antennedüsseldorf.de. Teilnahme ab 14, keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Weitere Details zur Teilnahme auf antennedüsseldorf.de. Sie möchten mehr über einen Musiktitel wissen, den Sie gerade bei uns gehört haben? Antennedüsseldorf.de. Hier finden Sie alles über unsere Musik. Kulthits und das Beste von heute. Alles Wissenswerte darüber auf antennedüsseldorf.de. Manama, nur heute bei Kaisers. Tempo-Toilettenpapier, blau und weiß, dreilagig in der 8x150-Blattpackung für nur 1,77 Euro. Manama. Kaisers, immer eine gute Idee. Kulthits und das Beste von heute. Jetzt noch mehr vom besten Mix. Antenne Mix. Düsseldorf. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. We're up all night to get some. 'Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk away. Stay, stay. 'Cause all my life I felt this way, but I could never find the words to say. Es ist 12.30 Uhr. Antenne Düsseldorf. Nachrichten. Mit Henning Bulka. Guten Tag. Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird nach ihrem Sieg morgen Vormittag in Berlin erwartet. Sie landet am Flughafen Tegel. Anschließend geht es für die frisch gebackenen Weltmeister zum Empfang auf die Fanmeile am Brandenburger Tor. Die deutschen Fußballer hatten am Abend den vierten Weltmeistertitel klargemacht mit einem 1:0 im Finale gegen Argentinien. Außenminister Steinmeier ist zu einer Vermittlungsmission in den Nahen Osten abgeflogen. Seine erste Station ist Jordanien. Morgen reist er weiter nach Israel und ins Westjordanland. Das Wetter, Sonne und Wolken, ein paar Schauer sind auch drin. Und jetzt Nachrichten aus Düsseldorf. Auch hier bei uns in Düsseldorf haben die Fans den WM-Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft ausgiebig gefeiert. Schon seit dem frühen Abend waren Zehntausende in der Altstadt. In der Altstadt zum Feiern, weil einfach alle zusammenkommen, es einfach nichts Geileres gibt. Ja, es war eine geile Situation, ne? Kirmes und Finale, es war einfach schön, es war eine gute Atmosphäre. Auf der Kirmes habe ich das gesehen. Es war eine Bombenstimmung, es war einfach einmalig, also das Tor von Götze, auch wenn es mit einem schwachen Fuß war. Drin ist drin. Bis in den frühen Morgen feierten die Menschen auf den Straßen und zogen in Autokorsos durch die Innenstadt. Dabei blieb die Party aber friedlich, hat uns ein Polizeisprecher gesagt. Die Rheinbahn konnte dagegen nicht so fahren wie sonst. Sie musste Busse und Bahnen um die Altstadt herumleiten. Die U-Bahnen waren überfüllt. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A46 ist in der Nacht ein Mann ums Leben gekommen. Ein Motorradfahrer hatte offenbar auf Höhe der Anschlussstelle Eller die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Anschließend landete er auf der Fahrbahn. Ein anderer Autofahrer übersah den Mann offenbar und überrollte ihn. Die A46 war wegen des Unfalls Richtung Neuss über mehrere Stunden gesperrt. Am Abend hat die Mannschaft der Fortuna Adam Bozek zu ihrem Kapitän gewählt. Andreas Lamberts ist zusammen mit Oliver Fink Vizekapitän geworden. Wer hingegen Stammtorhüter wird, ist immer noch offen. Hier hat die Fortuna gleich drei Alternativen. Robin Heller, Neuzugang Lars Unnerstall und Michael Rensing. Seit Samstag ist die Fortuna jetzt im Trainingslager in Österreich. Am Abend steht das erste von drei Testspielen an. Die Fortuna trifft auf Dukla Prag. Und soweit die Meldungen mit Henning Bulka. Mehr Nachrichten lesen Sie auf antennedüsseldorf.de. Und damit zum Wetterservice. Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Einige Schauer sind aber auch drin. Dazu bekommen wir bis zu 23 Grad. Hier im Hafen sind es gerade 17 Grad. Morgen wird es dann trockener. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice. Achtung auf der A57 Krefeld-Köln. Gibt es in Höhe Raststätte Nievenheim in beiden Richtungen Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Dann der Hinweis. Die A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf war zwischen Dreieck Düsseldorf Süd und Holthausen gesperrt. Dort wurde noch ermittelt nach dem Unfall heute Nacht in Eller. Die Sperrung soll jetzt in diesen Minuten aber wieder aufgehoben. Das haben wir von der Polizei erfahren. Es blitzt außerdem auf der Theodor-Heuss-Brücke stadtauswärts. Dort sind 60 erlaubt. Bitte fahren Sie aber nirgendwo zu schnell. Jetzt noch die Staus. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Oberhausen West und Kreuz Kaiserberg 5 Kilometer. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal Elberfeld und Faresbeck 2 Kilometer. Und wenn Sie weiterfahren zwischen Kreuz Hilden und Dreieck Düsseldorf Süd 3 Kilometer. Ich wünsche Ihnen überall eine gute und sichere Fahrt. Kommen Sie gut an. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. Sinners crawl, so they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This Beitrag belohnen wir die Mutigen. Weiter? Doch Achtung vor dem Blitz. Stopp, stopp, stopp. Claudia, Sie gewinnen 5.400 Euro. Juhu! Dankeschön! Der Sommergeldregen ist wieder da. Sichern Sie sich Ihren Anteil an fast einer halben Million Euro. Der Sommergeldregen. Ab Montag. Das Beste von heute. Das Beste von heute. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Ist meine Hand eine Faust? Machst du sie wieder auf und legst die deine in meine? Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. Machst du sie wieder rund, zeigst mir auf leise Art und Weise, was Weitsicht heißt, will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand. Legst du mir Helm und Hammer in die Hand. Applaus, Applaus für deine Worte. Mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Joachim Löw sagt, das Glücksgefühl von gestern Abend, das Gefühl, Fußball-Weltmeister geworden zu sein, das werde für alle Ewigkeit bleiben, hat er absolut recht. Was ja auch ewig bleibt, ist natürlich die Musik. Ja? Und es gab ja vor dieser WM so einige WM-Songs, die nun leider auch ewig bleiben. Denkt er an die vielen Eigenproduktionen, die man auf YouTube bewundern kann. Da steckt sicherlich sehr viel Herzblut drin, muss man sich aber trotzdem nicht angucken. Denn wir greifen dann doch lieber auf die bewährte Premium-Qualität zurück. Lime Jive Music präsentiert die Partykracher-CD zum Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft 2014. Hallo, ich höre mich zwar nicht so an, aber ich bin Ihr Andi Theke. Ja, und genau da war ich letzte Nacht auch ein bisschen länger. Aber heute feiern alle die deutsche Nationalmannschaft und zwar mit der neuen Power-Party-Hit-Compilation. Die 4-Sterne-Hits, natürlich mit die Maxen Hummels. Hey, was geht ab? Wir haben den vierten Cup, den vierten, hey, das geht ab. Weltmeister, ich breche ab, ich breche ab. Ja, das ist der Wahnsinn, wir sind Weltmeister. Und das hört man auf dieser Wahnsinns-CD, die 4-Sterne-Hits. Ja, und auch das 17. Bundesland feiert mit Micky Sause. Ich schwebe im Weltmeisterhimmel. Micky Sause, was für ein Schelm. Holen Sie sich jetzt die 4-Sterne-Hits. Ein super Schnäppchen. Einmal kaufen und die nächsten 4 Jahre durchfeiern. Ganz nach dem Motto, Brust raus, Stern drauf. Wir haben 4 Sterne auf der Brust, sind Weltmeister. Und den Pokal, den geben wir so schnell nicht mehr her. Endlich können wir wieder feiern, denn die Jungs haben's klar gemacht. Nach 24 Jahren warten, Mensch, wer hätte das gedacht? Unser Trophäenschrank ist nicht mehr leer. Wir haben 4 Sterne auf der Brust, sind Weltmeister. Genau, wir sind Weltmeister. Viel Spaß mit den 4-Sterne-Hits. Und wenn einer nach mir fragt, ich bin wieder Andi Theke. Jetzt ein 4-Sterne-Hit. Nur bei Antenne Düsseldorf. Give it up, give it up. das Beste von heute. Michael Jackson und Justin Timberlake. Love never felt so good. Antenne Düsseldorf. Der Beste. Was kriegst du an diesem Wochenende im Vodafone-Shop? Richtig große Augen. Der unglaubliche Deal der Woche. Die Beats bei Dr. Dre Solo HD statt 199,90 für unglaubliche 88 Euro. Nur diesen Freitag bis Montag, nur solange der Vorrat reicht und nur in deinem Vodafone-Shop. Mama? Ja? Wie ist nochmal die Steigerung von schön? 5 Sterne im Euro-NCAP-Crashtest, 5 Türen serienmäßig, LED-Tagfahrlicht, sparsame Motoren, Klimaautomatik, Online-Multimedia-System mit Navigation. Mehr als nur schön. Der Renault Clio, jetzt schon ab 9.990 Euro oder mit attraktiver 0%-Finanzierung ohne Anzahlung inklusive 4 Jahren Garantie und Wartung bei allen teilnehmenden Renault-Partnern. Renault. Jeder Fleck ist anders. Deshalb gibt es 8 spezielle Fleckenteufel. Nur echt von Dr. Beckmann. Diese Woche empfohlen von Kaufland. Wenn aus unserem Traum unser Titel wird. Wenn aus 80 Millionen ein Weltmeister wird. Wenn aus Bier Bitburger wird. Deutschland feiert die gewonnene WM mit Bitburger. Offizieller Partner des Weltmeisters und seiner Fans. Bitte ein Bit. Hey Leute, kommt in den Ferien ins Fortfun und erlebt meine neue Attraktion Turbo Force. Nur im Juli und August. Tickets ab 10,90 Euro auf fortfun.de. Kulthits. Und das Beste von heute. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Finding yourself stuck out on the ledge, and there ain't no healing from cutting yourself with the jagged edge. I'm telling you that it's never that bad. I'm taking the summer who's been where you're at. Laid out on the floor, and you're not sure you can take this anymore. So just give it one more try. Es ist 13 Uhr. Antenne Düsseldorf. Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Michael Bohm, guten Tag. Das Wetter dicht bewölkt und bis 23 Grad. Die große WM-Party nach dem 1:0 über Argentinien. Die Rückkehr zur Schreibmaschine aus Angst vor Spionage. Die deutsche Fußballnationalmannschaft schläft vermutlich noch ihren Rausch aus. Bis in den Morgen wurde der vierte WM-Titel gefeiert. Nach dem 1:0 über Argentinien war an der Copacabana fast alles in Hand der Fußballfans, der Deutschen und der Argentinischen. Die FIFA-WM 2014. Es wurde eine ganz, ganz lange Nacht für die deutsche Mannschaft, für die Spieler, die diesen Titelgewinn hier in Rio natürlich in vollen Zügen genossen haben. Philipp Lahm, der hat vor dem Finale ja schon so ein bisschen angedeutet, was er vorhat. Er wird früh schlafen gehen, hat er gesagt, in der Früh. Und Joachim Löw, der Bundestrainer, der hat noch im Stadion gesagt, also in ein Loch fallen, in ein emotionales Loch wird er diese Nacht garantiert nicht. Für die Mannschaft sind die Feierlichkeiten hier in Rio dann aber natürlich noch nicht beendet, denn es geht vom Hotel nach ein paar Stunden Schlaf dann gleich zum Flughafen mit dem Flieger direkt nach Berlin und da geht die Party am Dienstagvormittag auf der Fanmeile in der deutschen Hauptstadt mit den Fans dann weiter. Thomas Thonfeld, Rio. Und einer der herausragendsten Spieler der deutschen Mannschaft verlässt jetzt offenbar die Bundesliga. Toni Kroos hat gegenüber einer spanischen Nachrichtenagentur angeblich bestätigt, dass er den FC Bayern München verlassen wird. Der Titelgewinn sei der bestmögliche WM-Schlusspunkt gewesen. Jetzt gehe er nach Madrid. Real Madrid will nach Medienberichten 25 Millionen Euro bezahlen. Im Kampf gegen Ausspähungen durch US-Geheimdienste könnte bald die Schreibmaschine ein Comeback erleben. Der NSA-Untersuchungsausschuss schlägt vor, auf mechanische Schreibmaschinen zurückzugreifen, um geheime Dokumente zu verfassen. Das sagte der Chef des Ausschusses Sensburg in der ARD. Zurück zu altbewährtem, denkt sich der NSA-U-Ausschussvorsitzende Sensburg. Doch auch ein getippter Brief kann natürlich abgefangen werden, eine kleine Kopie und zurück in die Akte. Sensburg will mit seinem Vorschlag in der ARD sicher darauf hinweisen, dass die Arbeit im NSA-Untersuchungsausschuss hochsensibel ist, alle Erkenntnisse und Daten in der Sache vertraulich zu behandeln sind und er ruft seine Ausschusskollegen dazu auf, Mails nur verschlüsselt zu senden und Kryptotelefone zu benutzen. Lea Matschulat, Hauptstadtstudio Berlin. Die EU-Kommission will Kinder vor den Gefahren durch Glücksspiele im Internet schützen. EU-Kommissar Barnier sagte, alle Bürger und insbesondere unsere Kinder müssten geschützt werden. Dafür schlägt er vor, dass bei der Anmeldung auf den Seiten der Betreiber nach dem Alter gefragt werden muss. Die Betreiber sollen dann die Angaben überprüfen müssen. Bio-Lebensmittel sind gesünder als konventionell angebaute Lebensmittel. Das ist jetzt das Ergebnis einer breit angelegten Studie der Uni Newcastle. Demnach sind in Bio-Obst und Gemüse unter anderem knapp 50% weniger giftige Schwermetalle. Dafür enthalten Bio-Lebensmittel aber mehr Antioxidantien. Die schützen vor freien Radikalen, die Körperzellen angreifen. Diese Stoffe sind ein Schutz zum Beispiel gegen Herz-Kreislauf-Krankheiten oder sogar einige Formen von Krebs. Und so die Nachrichten mit Michael Bohm. Das Wetter. Es gibt weiter eine oft dichte Wolkendecke. Am Nachmittag gibt es maximal 23 Grad und dann kann es noch nass werden. Morgen wird es freundlicher, mehr Sonne, kaum Regen und ab Mittwoch wird es dann noch wärmer. NRW Verkehr. Die Staus A3 Oberhausen-Köln zwischen Oberhausen-Lierich und Kreuz-Kaiserberg 2 Kilometer. A4 Köln-Olpe zwischen Refrath und Bensberg 1 Kilometer. A43 Recklinghausen-Wuppertal zwischen Bochum-Riemke und Gerte 4 Kilometer. Die A565 Bonn-Meckenheim zwischen Dreieckborn-Nordost und Auerberg 2 Kilometer. Und in der Gegenrichtung zwischen Bonn-Endenich und Kreuzborn-Nord 3 Kilometer Stau. Antenne Düsseldorf am Mittag. Wir sind Weltmeister. Weltmeister. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Promis gehen völlig steil auf die deutsche Mannschaft und den WM-Titel. Also nicht nur die deutschen Promis, auch in den USA geht es da ordentlich ab. Allen voran Rihanna, die flippt wirklich völlig aus, war auch im Stadion. Hat die Jungs getroffen, hier Bussi links, Bussi rechts und so. Und David Hasselhoff auch, ein riesen Deutschland-Fan. The Hoff hat aber zum Glück keinen geküsst. Die WM und die Reaktionen der Stars gleich hier bei uns im Star-Update. Ich bin Marc Weiß, schönen Mittag. Und jetzt der beste Mix in dieser Stunde mit und das ist der beste Mix zum vierten Stern nur bei Antenne Düsseldorf. Take you. ein Kulthit. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Antenne Düsseldorf, der beste Mix. 13er Reins, der Tag nach dem historischen Tag. Antenne Düsseldorf. Star-Update. Die deutsche Nationalmannschaft hat's geschafft. Wir sind Weltmeister 2014. Bei uns haben alle gefeiert. Ich glaube, selbst im kleinsten Dorf gab es noch ein Autokorso. Und auch die Promis haben da mitgefiebert und gratuliert. Quasi Autokorso via Facebook oder Twitter. Viele VIPs waren sogar im Stadion. Laura Pörs aus der Musikredaktion ist bei mir. Laura, einige waren da als Zuschauer. Andere mussten aber auch noch mal eine Runde arbeiten vorher, ne? Ja, Shakira hat, bevor sie dann auf der Tribüne das Spiel genießen konnte, erstmal ihren WM-Song Dare performt. Und ab da war definitiv Partystimmung im Stadion angesagt und das Promi-Schaulaufen ging los. David Beckham hat man ziemlich häufig im Bild gesehen mit seinen Söhnen. Leider alle drei im falschen Trikot, nämlich im argentinischen. Topmodel Giselle Bündchen war mit Ehemann Tom Brady da. Sie hat vor dem Spiel ja auch die Trophäe enthüllt. Die Schauspieler Ashton Kutcher und Daniel Craig wurden von der FIFA extra eingeladen. Und Mick Jagger war auch am Start. Und natürlich Deutschland-Fan Rihanna, die hat mitgejubelt auf der Tribüne. Da oben. Die hat auch einiges gepostet, glaube ich. Ne? Vor dem Spiel gab es schon ein extrem heißes Bild von ihr im schwarz-rot-goldenen Outfit. Also ja, und nach dem Spiel hat sie getwittert: Glückwunsch an meine deutschen Jungs. Das war das Wahnsinnigste, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Ihr Jungs habt mich so stolz gemacht, hier zu sein. Und auch von Cleansy gab es natürlich Glückwünsche. Yogi, du hast es geschafft. Kompliment an Argentinien. Aber das beste Team hat eben gewonnen. Ray Garvey und Hugh Jackman haben beide gepostet, dass die Jungs absolut hochverdient gewonnen hätten. Haben sie auch. Und auch Andreas Burani war im WM-Rausch. Der war nämlich tatsächlich gefühlt mit im Stadion dabei. Man hat ihn zumindest gehört, als die deutsche Mannschaft aufs Feld kam mit den Medaillen. Da lief im Stadion der Burani-Song. Ne? Ja, und beim Abpfiff hat er direkt Glückwünsche getwittert und dann später eben nochmal geschrieben, als er sich selbst im Fernsehen gehört hat: Auf uns im Stadion, es ist ein Traum. Auf diese Mannschaft herzlichen Glückwunsch. Ich fand auch, dass das ein absoluter Hammermoment war. Und uns verbindet ja auch ein bisschen was mit Burani und auf uns. Er hat ja für uns eine spezielle Version, eine ganz spezielle WM-Version seines Hits eingesungen. Und ich würde vorschlagen, wenn nicht jetzt, wann dann, hören wir die einfach mal, ne? Absolut. Laura und jetzt wir tanzen noch eine Runde hier. Hallo, vielen Dank. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf diese Zeit. neu bei uns. Avicii, Lay Me Down.